Ob auf einer grünen Sommerwiese, beim allerersten Hahnenschrei, oder in einer trostlosen Zelle, in deinem Herzen bist du immer frei. Und allen, die dir nach der Freiheit trachten, bezahlte Büttel mehr sind sie nicht. Noch mit nem Zettel am Tee wirst du grinsen, übers ganze Gesicht. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Das Sklavenglück der Schoßhündchen lässt den alten Wolf kalt. Während sie an der Leine kläffen, zieht der Stolz durch den tiefen Wald. Und nichts und niemand kann ihm seine Freiheit nehmen. Der Jäger kann ihn töten, aber ihn niemals zähmen. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Versuchen. Du bleibst standhaft, Kamerad. Sieh durch die Gitter den blauen Himmel, bis zu ihm reicht kein Stacheldraht. Und kein Unglück werd ewig, auch die Zeit hier wird vergehen. Sie können uns einsperren, sie können uns quälen, sie werden uns niemals auf Knien sehen. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Frei geboren zu werden ist Schicksal, frei zu leben nicht, und frei zu sterben, das ist Pflicht. Ihr hörtet Lunikov mit dem Titel Freigeboren. Nun freut euch auf Blumex mit Totale Überwachung. Den Viva- und MTV-Machern würden jetzt sicher die Haare zu Berge stehen.